Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über Der Herr der Ringe und die ganzen super tollen Videospiele. Eigentlich reden wir über Der Herr der Ringe Videospiele. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Boromir und Faramir eingeladen. Hey Freunde, wie geht's euch? Ich bin eh schon tot, also kann ich wieder gehen. Ciao! Hi, ich bin nur zum Kämpfen da. Nein, du bist nicht gut genug. Ja, genau. Du wirst nie gut genug sein. Werde ich einfach besser. Get good. Ah, ja, genau, get good. Ah, das sind wir wieder, gute Markus und der gute Jürgen, hey Jungs. Servus, hallo. Hi. Ah, Herr der Ringe kennt jeder. Wer die daraus nicht kennt, ich bitte euch. Es ist Herr der Ringe. Ja, dann drückt ihr jetzt Stopp und guckt einfach alle Filme im Extended Cut und kommt dann zurück. Nein, tut das ja, genau. Nicht. Die sind sehr verwirrend, wenn ihr einschlaft. Ihr könnt auch das 11-Stunden-Hörspiel hören, das geht auch. Das SWR-Hörspiel, das ist natürlich auch ziemlich cool. Es nimmt sich auch sehr viele Freiheiten, aber lässt sich auch gerade am Buch vorbei, ist sehr interessant. Herr der Ringe ist, wie gesagt, eine von J.R.R. Tolkien Buchreihe und die kennt so gut wie jeder. Und selbstverständlich gibt es dazu, weil es sich auch vermarkten lässt, gibt es dazu Brettspiele in Haufen, aber auch einen Haufen Videospiele. Die sind jetzt und auch wieder kommen, die Brettspiele, muss ich sagen. Also da ist jetzt frisch erst eins rausgekommen. Ja. Echt? Oh. Ja. Du als Brettspielfan, wie sind die so? Ich habe da keine Ahnung. Ich als Brettspielfan und der dank dem, dass mir Herr der Ringe aufgezwungen wurde, Herr der Ringe nicht mehr mochte, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne kaum ein Brettspiel. Ich meide alles, wo Herr der Ringe draufsteht mittlerweile. Die spielen sich einfach meistens wie so Pen and Paper Light. Ja. Das sind diese Abenteuerspiele auf Karten, wo du halt meistens so minimale Quests oder Kämpfe machen musst. Das, was es eigentlich besser gibt. Aber die Leute kaufen es trotzdem, weil Herr der Ringe draufsteht. Bei Herr der Ringe draufsteht, ja, okay, verstehe. Ja, und wie gesagt, bei Herr der Ringe draufsteht, wird auch sehr viel gekauft. Unter anderem auch Videospiele. Ja, um es auch kurz losgeworden zu sein, die Bücher waren eigentlich die Geburt der High Fantasy. Richtig, ja. Die Bücher sind großartig. Der Hobbit, Silmarillion liest sich wie die Bibel, ist furchtbar. Und halt die Herr der Ringe Bücher. Absolut empfehlenswert. Übrigens, wenn man sie als Hörbuch hören möchte, absolut fantastisch gelesen. Der erste Teil noch von dem Gandalf-Sprecher. Er hat sie alle noch eingesprochen gehabt. Nee, der hat nur den ersten eingesprochen. Danach ist er leider gestorben. Ja, das weiß ich, weil ich habe sie alle drei gehört, mehrfach. Wie heißt Joachim Höppner? Hieß er doch, glaube ich. Also der Sprecher von Gandalf gewesen. Genau. Ja. Und er hat nur das erste Buch geschafft einzusprechen. Er sollte die anderen beiden noch einsprechen, was hat er leider nicht gemacht. Da ist er leider schon verstorben. Dennoch, alle drei großartig vorgelesen. Es gibt ein Hörspiel. Es gibt auf Englisch fantastisch vorgelesen von Andy Serkis, der englischen Stimme von Gollum. Auch den Performer von Gollum. Ja. Ja, die Stimme ist so sexy. Jesus. Der Typ hat so eine tiefe Stimme von Natur aus. Das ist nicht mehr normal. Ja, auch sehr schön vorgelesen. Aber natürlich kann man die Bücher auch selber lesen, wenn man sie selber lesen möchte. Das ist natürlich auch kein Problem. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die sehr anstrengend zu lesen. Sind sie ein bisschen. Wir reden hier aber über die Videospiele, aber wir könnten natürlich jetzt alle Games durchgehen, aber keiner von uns war 1982 am Leben, als The Hobbit rauskam, das erste Game, sondern wir gehen tatsächlich mehr so in die Sparte von den 2000er-Ära, weil das mehr so unsere Sachen ist. Im Zuge der Filme dann rausgekommen sind, ja. Im Zuge der Filme und haben darauf gekommen. Es gab davor schon Videospiele. Aber eins möchte ich einfach nur als Angeber erwähnen. The War in Middle-Earth aus den Ende 80ern, Anfang 90ern. Dank meinem Dad hatte ich eine Diskette dazu und konnte es spielen. Du hattest The War of Middle-Earth? Ich konnte es spielen. Ich habe es nicht verstanden, weil alles in Englisch war. Aber ich konnte mal reinlinsen. Das war dieser Pixel. Ich sehe gerade, es ist ein Realtime-Strategie. Amiga müsste das gewesen sein. Es gab es für den ZX Spectrum, MSX, Commodore 64... Ich kenn's nur für den Amiga. Amstrad, für den MS-DOS, Amiga, Apple II und so weiter und Atari. Das ist das früheste Spiel, was ich kenne. Nicht gespielt, aber ich kenne es. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool, ja. Die anderen Dinger sind glaube ich, hauptsächlich Strategiespiele und glaubt sich sogar, soweit ich weiß, Adventures. Es gibt halt die guten Strategiespiele, passable Adventures und ja, so ein paar Action-Games, die man mitnimmt. Ja, so ein Jahr. Würde ich aber fast bei mir, so mitgehen. Ja, ich auch. Bei mir hat es aber auch tatsächlich angefangen mit den hier auch erst angeführten Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, das für die PlayStation 2 damals erschien. Das habe ich tatsächlich gespielt, als es rauskam. Das kam ungefähr... Du meinst die Gefährten, oder? Was im Deutsch, glaube ich, der, ja, Titel. Ja, richtig. Das kam ein Jahr nach den Verfilmungen von Peter Jackson. Und das behandelte das erste Buch. Es ist ein solides Zelda-like. Es ist ein solides Zelda-like. Absolut. Es ist furchtbar. Sieht furchtbar aus. Es steuert sich grauenhaft. Aber es ist ein solides Action-Adventure. Es ist ein Spiel, das ich nie durchgespielt habe, weil immer wenn ich es gespielt habe, dachte ich mir, warum hat deine Family keine Nintendo-Konsole und kannst du Zelda spielen? Das war tatsächlich ein Spiel, das mich dazu gebracht hat, mir die Frage zu stellen, warum habe ich mich für PlayStation entschieden? Ja, aber dann gab es eine Fantasy 10 und alles war wieder gut. Ja, genau, richtig. Du hast dich eigentlich richtig entschieden, weil dann kam nämlich auch 2002 auch gleichzeitig zu den Filmen selber das großartige, fantastische The Two Towers, die zwei Türme. Es war gut. Das kam raus, bevor der zweite Teil... Bis heute eins der besten Hack'n'Slays, die es gibt. Absolut. Vor allem, es kam raus, bevor der zweite Teil ins Kino kam. Das heißt, es waren auch schon Szenen vom Film drin, die du vorher eigentlich noch gar nicht gesehen hast, aber dadurch, dass das Spiel rauskam, konntest du die Szenen schon sehen, was sehr, sehr cool. Ich möchte nicht behaupten, dass mein Spiel, mein Herr der Ringe-Wissen früher sehr stark aus den Spielen geleitet war. Und ich deswegen immer sehr stark den zweiten Film priorisiert habe. Weil du das Spiel sehr oft gespielt hast, schätze ich mal. Ja, es war halt absolut großartig. Also, es ist ein Hack and Slay, es ist absolut großartig. Auch der Nachfolger, The Return of the King, das sind eigentlich die besten PlayStation 2 Games von Herr der Ringe, finde ich persönlich. Oder auf was jeden Fall. Ich meine, die steuern sich auch heute noch gut genug. Ich meine, das kann nicht jedes Hack and Slay aus der Ära von sich behaupten. Ja, also die sind auch heute noch völlig in Ordnung. Die zwei Türme, müsste ich echt sagen, wenn du die grafisch ein bisschen, keine Ahnung, hochrenderst, dann kannst du die auch auf der neuen Konsole wieder bringen. Absolut. Ja, es wäre so schön, wenn Stormfront noch gäbe oder Hypnos Entertainment, aber es ist... Egal, wer die Rechte hat, hört zu. Macht einfach ein 3D-Rendering drüber, ein Pixel-Rendering drüber und raus damit. Es ist die EA. Nein. Das ist der Publisher. Da musst du dir erstmal den Gandalf DLC dazu kaufen. Richtig. Das ist jetzt erstmal irgendwo im Sarg vergraben. Also davon wird es niemals Remakes oder Nein, Remakes niemals. Geben, allein, dass niemals. Sie dafür dann ja auch die Filmlizenz dann nochmal Du brauchst die Filmrechte, müssen. Die Musikrechte, die Rechte der Schauspieler und so, die Rechte von den Synchronsprechern. Und aktuell verkauft sich, keine Ahnung warum, Herr der Ringe wieder sehr gut. Weil es halt zeitlos ist eigentlich, was immer wieder neu aufkommt, finde ich. Gut, jetzt gab es ja die Serie. Die Serie war Schrott, aber man darf nicht vergessen, erstens, die Leute gucken immer so Richtung Weihnachten eigentlich immer noch Filme. Ja. Und die Filme sind einfach zeitlos. Ja, die Filme sind absolut großartig. Die sehen jetzt auch 20 Jahre später noch so fantastisch aus, also fast 25 Jahre später schon, so fantastisch aus. Die müssen immer nur ein bisschen dran werkeln, dass es so schön bleibt. Es ist irre, wie schön das ist. Ich werde dem unbesehen Glauben schenken. Nee, die sind wirklich gut. Was ich dir übrigens empfehlen kann, Markus, ist das 2003 erschienene Lord of the Rings War of the Ring. Das ist nämlich ein Strategie-Game und witzigerweise sieht das Ding aus wie eine Mod für Warcraft 3. Wann ist das Schau das mal an. Gekommen? 2003 kam das raus. Das war von Liquid Entertainment. Das ist in dem Paul drin bei Good Old Games. Sagt mir gar nichts. War of the Ring. Good Old Games, das habe ich gespielt, das war super. Good Old Games hatte damals hat jetzt so eine Liste erstellt mit Games, die sich Leute wünschen, die released werden. Unter anderem ist das auch drin. Da kann man auch voten, was ich auch gemacht habe. Es ist echt gut. Es sieht halt wirklich aus wie ein Warcraft 3 Klon. Müsst ihr mal googeln. Lord of the Rings, War of the Ring. Strategiespiel 2003. War of the Ring. Es sieht. Genau, War of the Ring. Richtig. Lord of the Rings, War of the Ring. Das sieht wirklich aus wie ein Warcraft-Mod. Aber es ist gut. Das hat mir damals Fun gemacht. Das habe ich nämlich gern gespielt. Ja, das war noch zu den Zeiten, wo man sich nicht alles gekauft hat, was einem optisch gefallen hat. Warum nur, du damaliger Idiot, der ich war? Du hättest damals alle Strategie-Games kaufen müssen. Weil wir damals noch keine reichen Kack-Nerds waren. Und damals glaubte ich tatsächlich, dass Aufbaustrategie einfach ewig während bleibt. Ja, leider nicht. Aber im selben Jahr gab es dann... Age of Empires 2 Zeit ungefähr? Viel später, ich weiß es gerade gar nicht. Boah, ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Könnte sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr gutes Strategiespiel, finde ich persönlich, kann man sich auch mal anschauen. Was man sich nicht anschauen sollte, ist The Hobbit. Also, weder die Filme, weil die sind alle drei scheiße. Oder der erste von den Hobbit-Filmen war noch gut. Der erste hatte noch dieses Herr der Ringe-Feeling, ja, die anderen nicht mehr. The Hobbit, das Game, ist so ein Action-Adventure. Es sieht furchtbar hässlich aus und es ist grauenhaft. Ich bin nicht damit klargekommen. Ich auch nicht. Ich fand das absolut fürchterlich. PlayStation 2, glaube ich, hässlich. Noch, ja, PlayStation 2, GameCube, Windows. Ja. Windows und natürlich auch gab es auch Versionen für den Game Boy Advance, because why not. Es ist bäh. Es ist absolut bäh. Es ist hässlich, es ist nicht hübsch, es ist absolut kein gutes Game. Was ich dafür aber extrem empfehlen kann, die ich später auch noch erwähnen will, die gerade sich ähnlich anfühlen. Was ich aber euch empfehlen kann, ist Final Fantasy Lord of the Rings The Third Age. Bitte was? Ja. Es ist Final Fantasy das dritte Zeitalter ist, Final Fantasy, das ja genau richtig, wir können es eigentlich sagen, mit der Lord of the Rings das dritte Zeitalter, ist Final Fantasy 10 im Lord of the Rings Universum. Ja, zu 100%. 100%. Ja, jetzt halt, ich dachte mir, hey, ich kenne kein Crossover Final Fantasy. Nee, aber nee, gefühlt ist es eins. Absolut. Weil es ist wirklich, du hast wirklich einfach Final Fantasy 10, wo sie einfach das Herr der Ringe-Skin drüber geklebt haben. Das ist, ich meine, es ist ein schönes Spiel. Es ist ein Spiel, da kann man nicht meckern. Es erzählt eine okaye Geschichte. Aber am Ende. Das Spiel, glaube ich, nebenher, ne? Nebenher als. Ja, genau. Das ist, du spielst also, ich glaube, einen gondorianischen Hauptmann. Und ziehst halt mit deinen Leuten los und bist irgendwie immer einen Schritt hinter den Helden. Ja, eine Elfin und ein Zwerg. Und mit denen rennst du halt durch die Gegend. Du triffst unter anderem Gandalf hier gegen den. Gegen Balrog. Du hilfst ihm gegen den Balrog. Du hilfst ihm richtig gegen den Balrog. Es ist komplett bescheuert. Aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Persönlich. Es ist ein Klassiker in meinen Augen. Absolut. Und durch das Final Fantasy X Kampfsystem kannst du es auch heute noch gut spielen. Ja, das sieht doch heute noch völlig okay aus. Es war auch ein super Game damals. Ja, ja. Ich habe damals die PlayStation 2-Fassung gehabt. Ich habe das echt gern gespielt. Ich bin so, wieso? Und es war auf Deutsch vertont und du hast auch, nochmal Joachim Höppner als Gandalf tatsächlich gehabt. Weißt du, da sitzt du dran, spielst du das Spiel so, wieso ist das so gut? Das hat kein Recht, so gut zu sein. Ja. Obwohl es eigentlich so ein bescheuertes Dings ist. Ich muss sagen, es hat jedes Recht, so gut zu sein, weil es war auch eins der Spiele, die mich immer weiter an Herr der Ringe glauben haben lassen. Mein Dad, der von dem Buch geschwärmt hat, plus die Spiele, die haben mich an Herr der Ringe gebunden. Hätte ich nur die Filme gehabt, ich hätte niemals The Hobbit geguckt. Ich hätte niemals Herr der Ringe den dritten Film geguckt. Ich hätte das Ding in die Tonne getreten und hätte jedem ins Gesicht gegrantelt. Ja, für dich mag es gut sein, ich find's scheiße. Weil ich jedes Mal einschlafe und mich die Leute immer zwingen wollten, Herr der Ringe gut zu finden. Bei den Spielen gab's das nie. Nicht, und die Spiele waren echt gut. Ich finde es halt immer schade, wenn Leute einen dazu zwingen wollen, was gut zu finden. Ja, es ist furchtbar. Vor allem, wenn sie dir dann erklären, ja, das musst du aber so und so sehen. Es fühlt sich so an, als würde ich Kingdom Hearts 3 spielen wollen und mir erklärt jemand 3 Stunden vorher, was ich ja wie sehen muss, damit es dann gut ist. Full Dive. Was übrigens nicht Full Dive ist, ist das, übrigens auch 2004 erschienen, absolut fantastisch und beste Strategie-Game. Ja. Was sie sich mit der Lizenz jemals geleistet haben. Lord of the Rings, The Battle of Middle-Earth. Das Spiel, das mich zu Herr der Ringe zurückgebracht hat. So gut. So, so gut. Das Ding war es nämlich, das mich wirklich wieder in Herr der Ringe in das Universum gezogen hat. Nicht nur ich gebe dem mal wieder eine Chance, sondern wirklich, wow, geil. Ja. Ich will den dritten, ich will den ersten remastered, ich will alles neu. Ich zahle euch 70 Euro. Was Schlacht war ein Mittelerde gutes ist Strategiespiel? Eines der besten Strategiespiele, die ich je gespielt habe. Die Erfahrung, der Aufbau, die Kämpfe, die Heldenkämpfe, awesome, wie du die Helden ausbildest, wie du die Helden wieder belebst und Selbst die Grafik sieht immer noch so gut aus. Für damalige Verhältnisse, ich mag mich täuschen und meine Kindheit mag das romantisieren, aber diese Schlachten mit diesen Massen an Armeen, die du befehligt hast. Ja. Hast du davon gehört, Jürgen, von den Games? Ja, ja, klar, aber ich bin halt kein PC-Gamer gewesen. Ich kenne Gameplay davon und ich weiß auch, wie fantastisch es aussieht, aber selbst gespielt habe ich es nicht. Absolut großartig. Beide Teile, der Battle of Middle-earth 2 und auch das DLC The Rise of the Witch King. Ich habe mir so in den Arsch gebissen. Ich hatte das erste. Ich hatte es. Aber ich habe es leider nicht mehr. Dann hast du es hergegeben. Ich muss es nicht auf irgendeiner Plattform... Nein, nirgendwo. Es gibt es nirgendwo zum Download. Es gibt es... du kriegst es noch als illegalen Download, ist klar. Illegal in Anführungsstrichen, weil das ist im Prinzip ein verjährtes Game. Dennoch, es ist so, so schade, dass dieses Game nirgendwo mehr zu finden ist, ehrlich gesagt. Also im Original. Also du kriegst es schon noch, nur zu unfähigen Preisen. Und dann musst du auch noch irgendwas tun, um das Spiel halbwegs zum Laufen zu kriegen. Es ist absolut großartig. Ach komm, bei Amazon für 50, wie ich es gerade sehe. Ja, das Problem ist halt, auf neueren PCs ist kriegst du halt nicht mehr zum Laufen. Nee, null. Vermutlich nicht mal mehr die Installation. Das kann auch passieren, dass selbst die Installation nicht mehr funktioniert. Aber es ist so schade, dass das wieder in gewissen Särgen verstrumpelt, obwohl es eins der geilsten Strategiespiele seiner Zeit war. Ja, aber es wird keiner eben aus dem Sarg rausholen, weil du halt dann wieder die Lizenzen bezahlen musst. Ja, leider. Es war geil und solche Echtzeit-Strategiespiele brauchen wir wieder. Ja, das stimmt. Es gab auch 2005 für die PlayStation Portable Tactics. Taktiken. Hab ich nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es ist. Geil. Hast du es gespielt, Markus? Ja klar, Taktiken war geil. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ich weiß aber, du hattest dieses Raster, dieses typische Schachbrettraster, hast da deine Einheiten gezogen. Mir war doch damals egal, welches Skin du da drauf klatschst. Hauptsache gute Taktik gibst. Hauptsache Taktik, alles klar. Markus, was spielst du? Keine Ahnung, wer das da ist. Taktiken. Das ist mir wurscht, ich kann Taktiks machen. Es hat mich aber tatsächlich an die ganzen Taktik-Games erinnert. Ja, yeah, es war ja auch. Das ist ein Taktiks-Game auf jeden Fall. Es war so ein typisches wie Suikoden-Taktiks. Es hat sich tatsächlich genau so gespielt wie diese ganzen anderen Ableger. Kennst du eins, kennst du alles, aber es war im Herr der Ringe-Universum, du hattest wieder diese typische Ring-Thematik, hast halt gegen den Obermufti mit seinen Orks gekämpft. Ja. Jürgen, kennst du das? Hast du es gespielt vielleicht? Ich habe keine PSP. Ich war Nintendo-Typ beim Handheld, schon immer. Okay. Dann startete 2007 das Lord of the Rings Online. Damals noch von Turbine Interactive. Es läuft ja heute Midway noch. Coastmasters. Ja, das ist es. Und es hört auch nicht auf. Kam nicht noch Schlacht um Mittelerde 2? Das kam. Das haben wir ja schon erwähnt gehabt. Schlacht um Mittelerde 2. Ich dachte, wir hatten vorher nur über den ersten gesprochen. Weil der zweite war auch sehr gut. Der zweite war auch sehr gut, habe ich auch gesagt. Und Rise of the Witch King, auch DLC dazu, war auch super. Kann man auch immer noch wunderbar spielen. Es gab eine 360-Fassung. Ich weiß nur nicht mehr, ob die bezahlbar ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich befürchte auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das gut funktioniert, weil das sind so Spiele, die mit dem Controller zu steuern, ist meistens Ass. Vor allem, du hast ja dieses Ringsystem, also diesen Auswahlring. Das mit Controller muss gut portiert sein. Das stimmt allerdings, ja. Und das kannst du halt einfach vergessen. Das kann man leider auch vergessen, ja. Dennoch, das MMO ist gestartet. Ich habe es damals gespielt, als die Hauptfassung für relativ wenig Geld verkauft wurde. Ich habe es eine Woche gespielt, habe vergessen, es zu kündigen und habe es 8 Monate lang bezahlt, ohne es zu spielen. Ich habe das Probe-Abo gespielt und dachte mir dann, nein, das spiele ich lieber WoW. Es war auch nicht meins. Es hat eine Fangemeinde, eine große. Mittlerweile ist es Free-to-Play, das heißt, man kann es sich immer noch anschauen. Es läuft gern auf jedem PC der Welt, weil es ist so alt. Ja, alt. Es gibt auch immer wieder Sachen, es gibt auch immer wieder Leute und Communities, die Sachen machen, wie zum Beispiel hat ein Streamer namens Burke Black, der unter anderem hauptsächlich Strategiespiele und so weiter spielt und auch der Ringe-Stuff, der macht jedes Jahr zu seinem Geburtstag macht er einen Marsch nach Mordor. Nee. Und die starten in Hobbingen und laufen bis nach Mordor. Krass. Durch die ganzen Sachen durch. Nur mit seiner Community und mit jeder, der will, kann mitmachen. Die erstellen sich alle in Hobbit und laufen dann los. Krass. Und dieses Jahr ist tatsächlich das erste Mal, dass es bis vor die Tore nach Mordor geschafft haben, bevor alle ausgelöscht wurden. Weil wenn du stirbst, bist du tot und kannst du noch als Geist sozusagen mit rumrennen. Aber und wie sie haben es. Wie stirbst du? Du halt eine gegnerische Fraktion oder wie? Ja, wenn du halt. Ja, die ganzen Gegner, die durch die Gegend rennen, im MMO. Hast du ja ganz normal deine Trash-Mobs, ja. Richtig. Und wenn ich halt einen Trash-Mob killt, bist du halt weg. Und diesmal haben sie es tatsächlich bis vor den Toren von Mordor geschafft und gesagt, alles klar, ab hier reicht's, wir springen in die Lava, fuck it. Lasst uns den Ring das vernichten. Halt, ja, genau, das ist halt auf die Art fand ich das halt cool. Ansonsten, es gab mehrere tausend Add-ons. Ich hab's nie sonderlich lang gespielt. Nur die eine Woche und das war mir dann auch. Ich hab's auch einmal noch gestartet gehabt, als es Free-to-Play war, aber. Nee. Ein Tag. So, einen Tag habe ich's durchgehalten. Und dann hat dieses Spiel mich dazu gebracht, wieder WoW anzuschalten. Das werde ich ihm nie verzeihen. Weil ich saß den ganzen Tag dran und dachte mir, ja, ich weiß, ich habe eigentlich einen Monat gratis, aber. Nebenbei zweiter Bildschirm, Abo, Plays öffnen. Ich kann doch jetzt nicht. Aber ja, für die 30 Euro hätte ich aber mehr Spaß. Okay, 30 Euro ausgegeben. Das hat mich schon wieder dazu gebracht, mein Haus und Hof MMO anzumachen. Ekelhaft. Du kannst dich noch erinnern, Stefan. Das waren die Zeiten, wo ich unbedingt aufhören wollte. Ja. Und es nie geschafft habe. Oh, ich hab das schon lange hinter mir. Gott sei Dank. Dann gab es übrigens, da hat sich EA gedacht, hey, wir haben mit den PlayStation 2 Games richtig Erfolg. Machen wir das nochmal und nennen es doch übrigens Conquest und. Nee. Oh, da habe ich keine guten Erinnerungen dran. Nee. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der es kacke findet. Das Spiel war furchtbar. Es sah grafisch absolut hässlich aus. Das Voice Acting war beschissen. Das Balancing Issues. Die Intelligenz der Leute war kacke. Bugs und grauenhafter Multiplayer. Also, um es aus meiner Perspektive mal zu erzählen, das Spiel war nicht fertig, ist im Beta-Stadium in den Verkauf gegangen und du konntest es eigentlich nicht spielen, weil du von einem Glitch oder Bug in den nächsten gelaufen bist. Ja, so habe ich Conquests kennengelernt. Das war schlimmer als, Gott, wie hieß dieses neue Ritterspiel, wo ich so abgefuckt hatte, weil ich in einen Bug nach dem anderen reingerannt bin. War vom Erlebnis noch schlimmer für mich. Ich bin ja, keine 5 Meter weit gekommen, ohne irgendeinen Bug oder Glitch. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass das so abgekackt ist, finde ich. Absolut furchtbar. Das war noch so mal die letzte Chance, noch mal so ein cooles Game zu machen. Nö. Ja, wenn sie eine Alpha halt leider, abliefern. Ja, sie haben es halt leider komplett verschissen. Also, ganz ehrlich, du kannst nicht die ersten Grafiktests an die Spieler verkaufen. Das Problem war auch, das war das letzte Mal, dass Electronic Arts die Rechte den Game hatte. Jetzt liegen danach die Rechte lang, hat sich dann Warner Brothers gesichert, Warner Brothers Interactive Studios. Ich war damals, ganz ehrlich, nach Conquest war ich froh und habe mir gedacht, danke, yes, bitte gib's mal jemand Neues, EA hat sich daran kaputt gemacht. Also die haben einfach keine Ideen mehr. Ja, aber dann haben wir leider Aragorn's Quest gekriegt. Ich sagte, ich hatte Hoffnung. Nicht, dass sie beschäftigt war. Aragorn's Quest ist das besteste Game, wo gibt. Oh, fuck. Komm, wer hat Aragorn's Quest nicht gemocht? War das nicht sogar mit der Move-Steuerung oder erinnere ich mich falsch? Ja, es gab's für die Wii, für die PS3, das war absolut grauenhaft. Es gab's für alles. Es war so scheiße, Alter. Boah. Ey, komm, ich hab's auf der Wii ausprobiert. Es war echt schlecht. Ich glaube, ich habe die PlayStation 3 Version, ich glaube, eine Stunde gespielt und gesagt, ja, nicht mal ich mag diese Scheiße, tschüss. Und hab's dann weggegeben. Es war fürchterlich. Hast du eigentlich Conquest gespielt, Jürgen? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Aragorn's Quest hast du gespielt? Da habe ich halt in einem Videospielladen gearbeitet und hab's mir gebraucht einfach mal eine halbe Stunde gegeben, ja. Ja, nee, wir mussten ja die angekauften Konsolen testen und dann habe ich immer irgendein Spiel reingeworfen. Ja, das ist ganz gut. Hey, probieren wir das mal aus. Halbe Stunde später. Ja, die Konsole funktioniert und dieses Spiel spielt. Ja, bei der Wii hat das Testen immer am längsten gedauert, weil ich dann immer Mario Brothers reingeschmissen habe. Ups. Es ist Es ist wirklich kein gutes Game. Sowas nennt man Lastentest. Ja, genau. Es ist wirklich kein gutes Game. Absolut nicht. Nee, es ist, gar nicht. Es ist eine furchtbare Lizenzgurke, kannst du tatsächlich sagen. Es ist echt blöd. Nee, dann nach diesem Game habe ich auch sehr lange bis zu deiner Empfehlung keine Spiele mehr angeschaut von Herr der Ringe. Gab es das für Aragorn's Quest nicht auch für die Game Boy Advance, oder erinnere ich mich gerade falsch? Ja, ja, es gab es für alles. Es gab es für alles. Das nächste, was ich gespielt habe, war tatsächlich dann erst Mordors Schatten, was du empfohlen hattest. Das ist großartig, dazu kommen wir noch. Es gab davor, gab es noch War of the North. Das war gut. Das war okay. Das war okay. Ja, wenn du es im Koop spielst, war es gut. Wenn du es alleine spielst, war es ziemlich stumpf. Nein, wenn du es alleine spielst, war es unfair und stumpf. Das stimmt, ja. Es ist ein relativ kurzes Game. Geht nicht so reines Hack and Slay. Reines Hack and Slay. Mit No-Name-Charakteren, die halt im Norden während des Ringkriegs irgendwie die Kämpfer austragen. Ja, ich habe das hier wohlgemerkt in der Special Edition mit 3D-Cover. Sieht ganz normal aus, halt nach einem typisch 0815 Hack and Slay mit Herr der Ringe. Ja, ja. Aber ich habe es halt im Koop gespielt und im Koop ist alles lustiger. Ich habe es alleine gespielt und fand es ganz okay. Es war plottechnisch, da gab es keinen Sinn, aber es war spielerisch ganz okay. Fand ich jetzt. Also ansonsten war so, passt schon. Nein, neuer Versuch, das Ganze nochmal. Nee, so ein klassisches kann man machen, muss man aber nicht, aber ist für einen lustigen Abend mit einem Kumpel kann man das schon machen. Ja, richtig. Da gab es Guardians of Middle-Earth. Das ist so ein furchtbares MOBA-Game, weil man braucht unbedingt zu überall ein MOBA. Wenn jemand nicht weiß, was ein MOBA ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. Das heißt, du suchst dir eine Figur aus, rennst mit der hin durch die Gegend, levelst sie ab. Wenn ihr wirst dann von der kompletten Community totgeflamed und beleidigt und deine Ahnen richtig beleidigt, wenn du in deiner Lane 3 Meter in die falsche Richtung läufst. Genau, also wenn ihr wie heißt es? LOL. Ist League of Legends. LOL. Ja, richtig, das ist LOL, richtig, ein LOL-Game. Ah, genau. Das ist Guardians of Middle-Earth, das ist einfach nur ein LOL-Game. Ja, es gibt ja jetzt nur zwei Stück, das Pokémon-Ding und natürlich allen voran LOL. Ja. Ja. Obwohl, die nennen es ja nicht mehr LOL, die nennen es jetzt League. Ja, League of Legends, ist trotzdem Schrott. League of Legends, für mich wird es immer noch LOL bleiben. Solange sie den Titel nicht ändern, ist es LOL, da können sie sagen, was sie wollen. Und es geht ja eben auch das für die Switch, das Pokémon Mobile, und das ist natürlich, weil es Pokémon ist, super beliebt. Für die Switch und fürs Handy gibt es das, ja, ist mega erfolgreich. Aber das war halt so ein Ding, das kam raus, keiner wollte es haben, ist weg, tschüss. Ich habe nicht mal davon gehört, bis du es jetzt gerade erwähnt hast. Sei froh, es ist, das Spiel wurde, ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch, online ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es kann sein. Ja, interessiert ja auch keinen. Wer weiß. Aber es ist ein MOBA. Fuck MOBAs. Scheiß auf MOBAs. Dann gab es 2012 für mich eins der besten Games, die sie gemacht haben. Und Lego Herr der Ringe Game. Ich liebe das Game. Das ist super. Das ist großartig. Bei jedem dieser Franchises, wenn du sagst, das beste Spiel muss Lego sein. Es ist großartig. Das Witzige an dem Game ist, in der englischen Fassung sind das die Filmszenen, der Originalton rausgeschnitten und da eingeführt und diese Lego-Figuren dazwischen zu ergänzen gemacht. Und auf Deutsch habe ich das nochmal komplett neu vertont. Mit komplett anderen Sprechern. Furchtbar. Die aber auch völlig an den Figuren vorbeigecastet waren. Ja, absolut, hundertprozentig. Also, wieso sind das? Das ist ja grauenhaft. Also ich habe es meistens auf Englisch gespielt. Aber ich mag Lego Games, ich bin ein sehr großer Fan von Lego Games. Ich mag halt einfach, wenn du guckst, was alles so im Hintergrund dabei passiert. Ja, ja, die ganzen Jokes. Weil du hast eigentlich diese total dramatische Szene, wo Frodo ja vergiftet ist und von Arwen gerettet wird. Aber weil Arwen ja die Geliebte von Aragorn ist, steht Aragorn die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, ja, das ist so gut. Das ist so geil. Oder wo die Reiter von dem Wasser mitgerissen wurden und einer von denen so ein Schwimmreif oben hat sich halt durch die Gegend. Das ist klasse, absolut. Der Lego-Humor zündet irgendwie immer. Euch bei den Lego-Games zuzuhören, macht mehr Spaß, als sie selbst zu spielen. Nein, ohne Witz. Die sind wirklich gut. Lizenzgames können sie, absolut, 100%. Bei euch hört sich das halt immer so richtig geil an, weil ihr euch auch reinsaugen lasst. Und ich habe da ein gedankliches Problem. Ich kann mich in diese Lego-Lizenzspiele nicht reinsaugen lassen. Das weil ich einfach so begeistert von Cities früher war, wo du so viel Kreativität hattest, alles um- und frei gestalten konntest. Und das habe ich nie wieder gekriegt. Und als Kind habe ich es aus der Videothek geliehen und durfte es nie selber besitzen. Das blockiert mich bis heute. Cities hatte ich damals auch, das war gut. Meine Frau liebt ja auch, diese Lego-Humorspiele. Und die sind auch gut. Ich finde die super. Ja, vor allem das Letzte, was wir rausgebracht haben, war das Skywalker. Das war jetzt so geil. Ich mag es, anderen Leuten dabei zuzugucken, wie viel Spaß sie da dran haben, weil sie halt, sie verlieren sich in der Welt, in diesem Lego-Humor und genial. Absolut. Das war großartig. 2 Jahre später gab es dann das Lego Hobbit Game. Es war okay. Das Problem war, die haben das Game irgendwie, das hörte irgendwie nach dem zweiten Film auf. Ja, das war halt voll übel, weil meine Freundin ist ja bekennender Fan von den Hobbit-Filmen. Sie vergöttert diese Filme. Also sie, sie ist halt ein großer Fan von den Schauspielern, ja, von Martin Freeman und halt hier der Thorin Eichenschild halt gespielt hat, Richard Armitage. Die halt. Und dann hat sie halt mit großer Freude die Lego-Spiele gespielt auf ihrem 3DS. Und das hat halt nach dem zweiten Teil aufgehört, weil einfach der dritte noch nicht da war. Der war noch nicht im Kino. Ja. Genau. Und der sollte halt über DLC gratis nachgereicht werden. Aber das ist nie passiert, weil sich das Spiel wahrscheinlich nicht oft genug verkauft hat, aber trotzdem. War es auch nicht sonderlich beliebt, war es auch nicht sonderlich gut, war es relativ beliebt. Nein, weil die Filme nicht so beliebt waren, tatsächlich. Ja, richtig, genau. Über die Qualität kann man sich jetzt streiten, ist auch wurscht. Aber die Filme waren nicht so beliebt, wie erhofft. Und das Spiel hat sich dementsprechend nicht so oft verkauft, wie erhofft. Und deshalb wurde das Finale halt nie reingepatcht. Leider. An sich ist es immer noch derselbe Lego-Humor. Es ist halt leider nie richtig fertig geworden. Das ist sehr, sehr schade gewesen. Dennoch, für Lego-Fans und die solche Spiele mögen, kann ich die beide echt nur empfehlen. Vor allem, sie waren eine ganz kurze Zeit lang extrem viel Geld wert, weil man sie nicht mehr kaufen konnte, weil die Lizenz abgelaufen ist. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ich habe die beide hier in der PlayStation 3-Fassung. In der Box-Version. Und die waren beide eine ganz kurze Zeit scheiß viel Geld wert. Das fand ich richtig witzig. Krass. Witzigerweise, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass ausgerechnet das beste Lord of the Rings Lego Game, das ist nie für die neueren Konsolen erschienen. Das Lego The Hobbit ja, aber das Lord of the Rings Lego leider nie. Das ist immer noch auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360 nie gefangen. Oder halt auf PC, aber sehr, sehr schade. Stehen die Chancen wahrscheinlich auch schlecht. Relativ, ja, leider. Was dann nach 2014 kam, ist das beste Pokémon-Spiel der Welt. Und zwar Middle-Earth Shadow of Mordor. Ein richtig geiles, düsteres Pokémon mit Verräter-Pokémon. Ja, voll geil. Absolut geiles Game. Ich liebe dieses Spiel bis heute. Ich finde dieses Game absolut 100%ig großartig. Vom Gameplay ist es eigentlich der beste Assassin's Creed-Klon, den es gibt. Ja, es ist eine Mischung aus Assassin's Creed und Leute ansammeln mit diesem genialen halt Nemesis-System. Ja, also es ist so ein bisschen von allem. Ja, ein bisschen was von allen Sachen so zusammengesammelt. Aber gut. Im Herr der Ringe-Universum Shadow of Mordor ist ein fantastisches Game. Aber die Companion-Mechanik, die überzeugt definitiv, weil ich werde nie vergessen, wie du es gespielt hast, als du bei mir zu Besuch warst. Und ich dir doch gesagt habe, bleib mir mit dem Dreck weg. Ich mag keine Herr der Ringe-Spiele mehr. Dann gucke ich dir eine halbe Stunde zu und hat dich gerade dein Ork verraten? Boah, voll geil! Das war so geil. Und wie du rachsüchtig ihm hinterher. Ich hab's geliebt. Ich habe das Spiel nicht geliebt wegen seiner Story, sondern wegen den ganzen eigenen Geschichten, die entstanden sind, weil ich mir eine schöne Strategie überlege und dann verrät dich dein Hauptmann und du dann total die Hauptstory vergessen. Alter, den Typ, den kill ich. Ja, das war so geil. Vor allem, also storytechnisch ist das so, du bist Troy Baker. Ja. Du bist Troy Baker. Ich glaube, es ist Troy Baker. Eigentlich bist du ein Waldläufer. Ja, eigentlich bist du ein Waldläufer. Und ich dein lustig, Außenposten. Sind aber immer Gondorianer. Immer. Ja, ja. Es gibt natürlich nichts anderes. Dein Außenposten Gondorianer können wird, das. Dein Außenposten wird übernommen. Es ist Trollbacker, krass. Dein Außenposten wird übernommen von Bösewichten und von Orks und so weiter. Deine Familie wird getötet. Deine Frau und dein Sohn. Und dann wird er getötet. Nur du wirst auf wundersame Art und Weise wiederbelebt, und zwar von demjenigen, der die Ringe geschmiedet hat, von Celebrimbor. Und du bist sozusagen dann auf Rache-Tour unterwegs. Du kannst sterben, aber nicht richtig sterben. Das heißt, du kommst immer wieder zurück. Und das Coole an diesem Game ist, es gibt dieses Nemesis-System, wo du die beste Erfindung aller Zeiten. Absolut, mit denen sie nichts gemacht haben, damit ich heute noch sauer drüber. Die könnten so viel geile Spiele mit diesem System Alter, es noch war, erstellen. Oh mein Gott, die haben das patentiert. Und das Schlimme ist, das Studio gibt es nicht mehr. Ist gefangen. Dieses System ist so gut und es ist einfach nur in dieser Lizenz gefangen. Ja, das ist, glaube ich, noch gefangen. Bis 2036. 2036 ist dieses scheiß System noch, ist es zum Kotzen. Weil sie das haben patentieren lassen und nichts damit gemacht haben. Klont es und macht eine minimale Anpassung. Bitte. Man kann so viel Geiles damit machen. Ja, also du hattest deinen Ork, den du zum Beispiel ausgesucht hast und hast ihn sozusagen gegen andere Leute, konntest ihn kämpfen lassen. Du konntest sozusagen, also ich habe alle immer ausgelöscht, mir war es egal. Dennoch hast du den Ork sozusagen als Hauptmann immer wieder rauflassen können und den hast du dann Armeen zugeteilt und hast ihm helfen können, indem die die Leute, gegen die er gekämpft hat, diese anderen Häuptlinge, hast du dann halt umgebracht oder übernommen. Und das Coole am Nemesis-System war halt, war so wenn der cool. Ork dich dann, die Hauptmänner waren natürlich stärker als die anderen. Wenn du dich wenn von ihm hast töten lassen, ist er aufgelevelt. Ja, wenn er dich tötet, levelt der auf und erinnert sich dann auch an dich. Ja. Oder du haust ihn halt, keine Ahnung, einen Arm ab oder was weiß ich und dann flüchtet der und wenn du wieder auftauchst und ihn wiederfindest, hat er dann voll Angst vor dir. Nicht du schon wieder! Oder er kommt dann und sagt, du hast mich getötet. Und wenn du sie halt tötest und dann ihn aber nicht den Kopf abhackst, sondern nur erstichst, kann auch sein, dass er auch wiederkommt. Weil die werden ja auch wiederbelebt von den von Totenbeschwörern oder sonst irgendwelchen. Und die Orks sind das Highlight an dem kompletten Game. Absolut. Ja. Die Story ist einfach eine 0815-Rache-Story, die keinen Schwanz interessiert. Ja. Das ist, wie Markus Story gesagt, das sind diese eigenen Geschichten, die du mit den Hauptmännern erlebst. Ja, die Story ist völlig okay, finde ich persönlich. Die Story ist absolut okay. Aber aber die ist halt nur eine Randnotiz im Vergleich zu dem, was du da erlebst. Ja, die 0815, aber das Nemesis-System hat dir eigene Geschichten geliefert. Du hattest auch kein Playthrough wie der andere. Keiner ist wie der andere. Ja, absolut nicht. Vor allem, du ganzen Orks, die du halt triffst, vor allem diese wenn du gegen irgendwelche Orks antrittst, die haben dann so Zwischensequenzen, hast du dran gesucht, wumm, dann so, du bist also der Waldläufer, wir werden dich auffressen und dann kämpfst du halt gegen ihn. Und das Coole ist, du konntest herausfinden, dass sie Schwächen haben, zum Beispiel der eine hat Angst vor Feuer, der andere, du kannst nicht über ihn drüber springen, wieder einer, der hat Angst vor Fliegen oder wieder einer hat Angst vor irgendwelchen Wagen. Es ist so ein geiles System gewesen. Du musstest vorher noch schleichen und rausfinden. Du konntest Orks sozusagen befragen und die ihn mit Hand auflegen, wie ich das immer schön gesagt habe. Die sozusagen gesagt hast, sag mir, was du weißt über zum Beispiel den Ork oder hast in irgendwelchen Camps irgendwelche Hinweise gefunden. So ein fantastisches Game. Absolut großartig. Und ich werde nie vergessen, wie ich durch die Gegend gerannt bin. Du glaubst es nicht, Max, komm bei den. Du trafst den Ork, der sprach in Reimen. Was? Hab ich den Kopf abgeschnitten. Absolut fantastisch synchronisiert auf Deutsch. Unglaublich gut auf Deutsch synchronisiert. So dermaßen großartige Sprecher. Die ganzen Orks sind fantastisch gesprochen. Also das ist wirklich ein Game, wo ich sage, das ist eins der perfektesten deutschen Sprachausgaben. Absolut. Hundertprozentig. Es stand ja auch Warner Brothers hinter, ja. Die haben ja auch die Möglichkeiten, auf die Synchronsprecher zuzugreifen, ja. Richtig, ja. Absolut großartig. Also ich liebe dieses Game bis heute. Ich finde das richtig, richtig, richtig, richtig gut. Markus, du hast es nur gespielt, weil ich es dir gezeigt habe, ne? Ja. Ja. Aber Jürgen, du hast es auch gespielt, glaube ich, oder? Ja, ja. Ich liebe bis heute das smooth Kampfsystem. Du hast quasi das Batman Arkham Kampfsystem, nur halt mit Schwert. Das Freeflow Kampfsystem, ja. Mega gut. 2017 gab es den zweiten Teil, Shadow of War, auch fantastisch, auch sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das war mehr das Pokémon eigentlich. Ja, eigentlich schon, verwechselt. Ja. Das ist das Spiel, gewesen. Das ich mir gedacht habe, ich will ein Pokémon mit diesem System haben. Stell dir mal vor, dein Pikachu erinnert sich, dass du es gerade zum 5. Mal draufgehen hast lassen und dann mit einem Beleber und 50 Hypertränken vollgestopft hast. Das Ding war ziemlich geil. Das hatte eine größere Welt. Du hast es mehrere Karten, auf denen du durch die Gegend gerannt bist. Du hattest Burgeneroberungen, du hattest Schlachten, du hattest Verteidigungen. Oh, das war das saugeil. Wo du deine Hauptmänner richtig taktisch auch einsetzen konntest. Ja, es war richtig, richtig geil. Du hattest zum ersten Mal sprechende Oger gehabt, die dabei waren. Es war so gut. Ja, aber das Spiel hat leider immer noch einen schlechten Ruf, weil es halt Problem war, Pay to Win ist. Ja, das Problem war, sie damals war. War mittlerweile ist es nicht mehr so. Die haben damals, sind sie damals auf die fantastische Idee gekommen: Hey, wir haben mit dem viel Geld gemacht. Wir wollen mehr Geld. Also bauen wir einen Online-Shop ein, in dem du Orks, in dem du Lootboxen kaufen kannst, in dem du dann Glück hast und dann sozusagen dann Orks kriegst. Damit du dir ein starkes Pokémon ergambeln kannst, ja. Genau. Wie kriegst du diese Währung? Du kaufst sie mit Geld oder erspielst sie dir, oder das Erspielen dauert aber arschlang. Deswegen kaufst du sie am besten mit Geld. Das hat im Prinzip das Studio vernichtet und die Reihe vernichtet. Komplett. Leider. Die hatten damit so ein. Also das Spiel selber ist super. Es sieht immer noch super aus, macht immer einen Haufen Fun. Aber ja, dennoch, das ist war noch smoother. Ja, ja diese Burgeroberin waren total geil. Ja. Wie du deine eigene Armee aufgestellt hast, es war alles super. Ja, das Loot zum Finden, den du dann aber benutzen konntest. Du musstest halt, keine Ahnung, 7,5 Milliarden Stunden grinden, damit du dir mal ein paar Lootboxen holen konntest. Das war furchtbar. Mittlerweile ist es nicht mehr so, das haben sie mittlerweile alles offline gemacht. Du kannst das alles mit Ingame-Währung, die du viel, viel leichter sammeln ja, kannst. Ja, aber wir reden ja von der Zeit, wo es rauskam. Ja, da wo es rauskam, ja. War es aber Katastrophe. Leider, ja. Aber mittlerweile ist es aber wirklich, kann ich auch, ich kann muss auch den sagen, nur empfehlen. Ich hab's auch durchgespielt, erst Jahre später, genau wegen diesem System. Ich habe letztes Jahr zum erst beendet. Ich hab's letztes Jahr tatsächlich zum allerersten Mal beendet. Und es war großartig. Ich find's heute noch eins der besten Games, die sie je gemacht haben. Und danach war's das auch mit Herr. Ja, im Prinzip leider auch schon. Es gibt noch das Adventure Card Game, was du erwähnt hast. Dabei gibt es halt jetzt auch eine Variante für Windows und so weiter. Dann gab es Journal. Irgendwas in Moria gab es doch noch letztes oder vorletztes Jahr. Wo der Zwerg in Moria Minen gehen konnte. Das hat Oh, das ist super. Das ist großartig. Return to Moria ist geil. Return to Moria ist absolut geil. Das ist ein ganz stumpfer Hirn aus und Grinden. Game. Return to Moria ist ein Survival Game. So eine Art Valheim oder so weiter. Ist absolut geil. Ich habe das mit Freunden gespielt. Wir hatten da mega viel Fun mit. Wir haben uns aufgebaut, wir haben Sachen gesucht, wir haben gegen Orks gekämpft, wir haben die Karten erkundet, wir haben Sachen aufgebaut, wir haben Camps geholt, wir haben gegen den Balrog gekämpft, wir haben gegen gegen so unsere Sachen gekämpft. Mega gut. Du spielst offiziell, storytechnisch spielst nach den Herr der Ringe Teilen, das heißt, du kommst halt zurück nach Moria. Fantastisches Game, finde ich persönlich. Ich habe auch gesehen überall, das Spiel ist voll langweilig, war scheiße, die Leute, das ist ein Grinding, Chill Game, fuck off. Super, ist absolut großartig. Also wenn ihr mal Bock habt auf so ein cooles Grinding Game im Herr der Ringe Universum, spielt das Game, ist super, ist absolut großartig. Es ist sehr oft im Angebot für einen Zehner. Dafür lohnt sich, dafür kann man sich's anschauen. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr auch Freunde habt, die das auch spielen wollen, das lässt sich wunderbar zusammenspielen. PC-Spieler und Spieler, die das auf Konsolenspiel spielen, können alle auch zusammenspielen. Absolut großartig, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal darauf Bock habt, auf so ein Game, lohnt sich. 100%. Meine Empfehlung. Ja, und das war es halt, glaube ich, stand jetzt auch. Oder nee. Ja, ich glaube, zwei Spiele haben wir noch vergessen, die aber vergessenswert sind. Nein. Gollum ist großartig. Gollum ist großartig. Es ist absolut großartig. Oh mein Gott. Wie man ein Studio ruiniert? The Game. Super. Aus der Perspektive die Anti-Wirtschaftssimulation. Ja, großartig. Das haben sie gut gemacht. Es ist. Oh mein Gott. Die Story ist Schrott. Das Gameplay ist Mist. Das Spiel ist verbuggt ohne Ende. Es hat. Das weirdeste DLC der Welt. Und zwar das Elfen-DLC, wo du danach die Elfen nicht mehr verstehst. Weil sie dann Elbisch reden. Kein Scheiß. Du musst ja halt Elbisch lernen. Jetzt streng dich halt mal an. Oh mein Gott. Es hat ich hab Bugs das Wörterbuch hier, wenn du es lernen willst. Dieses Spiel ist nicht auf 100% spielbar. Weil es gibt ein Achievement, das heißt, du darfst nicht sterben. In diesem Game. So. Das Schöne daran ist, du stirbst manchmal random. Komplett random. Einfach nur dead. Ja. Du hast nicht mal irgendwas gemacht. Du stirbst einfach. Du fällst durch den Boden. Das Spiel hat Bugs ohne Ende. Es ist das eines der wirklich schlechtesten Herr der Ringe Games, die ich hier gespielt habe. Es war großartig. Es war fantastisch. Es war absolut genial. In seiner Trashigkeit. In seiner Trashigkeit. Ist so schlecht. Aber um Himmels Willen. Aber um Himmels Willen, lass die Finger davon. Das ist fürchterlich. Absolut ja, und grauenhaft. Es gibt jetzt auch erst vor kurzem eins, das noch rausgekommen ist, wo ich sagen will, man muss halt wissen, was man sich damit kauft für fast 40 Euro. Du meinst Tales of the Shire, Lord of the Rings. Ja, es ist halt... Du musst wissen, halt, was du kaufst. Du hast eine... Nein, nein, nein. Benutz bitte nicht diesen Begriff. Der ist nämlich mittlerweile so inflationär verwendet. Alles, wo die Leute sagen, niedlich ist cozy. Es ist also einfach ein Wohnungseinrichtungssimulator im Hobbit-Universum. Na, das Kochen sieht relativ okayisch aus, aber ich habe ja mal so ein bisschen reingeschnuppert. Ich finde die Bewegung sehr hakelig, für das, dass es eigentlich fertig sein soll. Und es bietet halt für das, was ich dahinter erwartet habe. Ich bin ein Hobbit, ich lebe in diesem Hobbitdorf, ich kann da was anpflanzen, ich kann da richtig schön Leben aufbauen, eine Lebenssimulation. Nein, du kannst ein hübsches Haus einrichten mit Gegenständen, die du nicht verwendest. Also, du bist ein Hobbit-Influencer, der das perfekte Haus baut. Aber du kannst also, dich nicht auf deine Stühle setzen. Du kannst dich nirgends hinsetzen, du kannst nichts benutzen. Du hast einen Einrichtungssimulator. Was ich gehört habe von den Games. Das ist der Eindruck von mir. Was ich gehört habe von den Games, es ist von dem, also was es zu bieten hat, ist es leider zu wenig. Von dem, was es zu bieten hat. Weil du kannst nur deine Wohnung einrichten, Leute zum Essen einladen. Du hast keine Quests. Du kannst aber auch selber nichts essen. Ja, ja, das ist voll schön. Du hast Leute schon Quests, aber die beinhalten eigentlich nur, deine Nachbarn einzuladen. Richtig, du kannst nur mit deinen Nachbarn essen und du bist ein fucking Hobbit. Wieso kann ich kein Frühstück, zweites Frühstück, drittes Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack? Also so viel wie Hobbits fressen, du darfst, glaube ich, nur ein oder zwei Leute am Tag einladen. Ja, und du kannst nur mit diesen Leuten essen. Das ist am Thema vorbei. Setzen Sie. Vor allem die haben dieses Game extra nochmal verschoben, um das Spiel besser zu machen, wo ich denke, das ist die bessere Variante davon, was dabei rausgekommen ist. Ja, wenn du aber genau das erwartest. Also wenn du Hobbits liebst, das Hobbit-Universum, und du wolltest schon immer mal deine eigene Hobbit-Höhle einrichten, dann hast du das richtige Spiel. Finde ich aber 40 Euro immer noch zu viel dafür. Ja, das stimmt. Ja. Also für das, was es kostet, hat es zu wenig zu bieten, sagt man so. Ja. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Also für einen 10er würde ich sagen, kann man sich's kaufen, wenn man mit Hobbits was anfangen kann. Für einen 10er wäre ich mir vom Weil die reine Atmosphäre, die ist hübsch. Die Atmosphäre, kommt gut rüber. Bis auf das, dass sie sich nicht ganz an die Hobbit-Regeln halten, aber es kommt zumindest in Zügen rüber. Der Grafikstil ist relativ gewöhnungsbedürftig. Ich finde ihn eigentlich ganz, ganz chillig, ehrlich gesagt. Ich finde einfach, nett. Es hackelt noch ein bisschen. Ja, vielleicht wird es verbessert, wir werden sehen. Es ist ja auch gerade erst erschienen, vielleicht wird es ja auch irgendwie gesund gepatcht, wir werden sehen. Ja, aber das Spiel wird ja jetzt erst fertig entwickelt quasi, ja. Ja, leider, aber ich werde es mir trotzdem für einen Zehner, würde ich es mir... Der nächste große Patch dann, du kannst dich auf deine Stühle setzen. Und der zweite Patch danach ist, du darfst selbst was essen. Der Mitternachts-Imbiss-DLC. Oh, Jesus. Der das zweite Frühstücks-DLC, Deluxe Edition. EA, habt ihr Interesse an einem neuen Spiel? Eieiei. Dann darfst du nach Bre. Es gibt ja auch eine zig Triaden Handy-Games, die wir alle nicht beachten, weil es Handy-Games sind. Oder Browser-Games, die wir alle nicht beachten, weil es Browser-Games sind. Weil es keine richtigen Games sind, in meinen Augen. Dennoch, es ist halt... Also, es ist... Schade, dass bis jetzt das, was die letzten Games, die hier rausgekommen sind, waren halt Shadow of War, ein furchtbares Gollum-Game, was eigentlich nicht hätte entwickelt werden sollen, und halt The Shire, was halt das nicht, was zu viel versprochen hat und zu wenig eingehalten hat. Ja, es wären mehr Spiele wahrscheinlich gekommen, wenn die Serie halt den Hype bekommen hätte, den Amazon gewollt hat. Ja. Die selber grauenhaft, Alter. Uff. Ich find's geil, dass sie keine Ahnung, wie viel Millionen oder sogar Milliarden ausgegeben haben, damit sie die Herr-der-Ringe-Lizenz haben aber nicht die Lizenz für den Ringkrieg. Nee, das ist sehr witzig, ja. deshalb muss das alles, außerhalb von Mittelerde irgendwo weit weg stattfinden. Ja, ja, es ist so weird, aber dieselben Figuren, es ist so strange. Aber das wusste ich tatsächlich nicht, dass sie die Lizenz nicht hatten. Nein, die haben sie nicht. Das ist das Witzige. Der Deal ist, sie dürfen halt Mittelerde und alles nutzen, aber nicht in dem Zeitalter, wo halt der Ringkrieg stattfindet. Ja. Also im Prinzip. Und deshalb spielt das alles tausende Jahre vorher. Was sie eigentlich hätten machen sollen, ist eine Serie zu Silmarillion. Was sie im Prinzip machen, aber auch gleich, dass sie komplett versaut haben. Ist sehr interessant. Ja, weil sie ja unglaublich gut verschleiert haben, wer der sexy Bösewicht da ist. Ja, ja, ist Katastrophe. Das ist, auf keinen Fall Sauron. Nein, das ist er nicht. Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Die Serie ist Schrott. Also die Serie ist absolut Schrott. Also ich persönlich sage, die zweite Staffel existiert nur, weil die erste Staffel gehatewatcht wurde. Nein, die existiert, weil sie zu viel Geld dafür ausgegeben haben. Oder so, ja, das Promotion war Treiber auch übel. Kaputt reparieren. Ich finde, also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn wir nochmal so eine Art Shadow of War kriegen oder Shadow of Mordor. Hätte ich nichts dagegen. Oder auch nochmal ein Strategiespiel. Wie schaut es bei euch aus? Wenn wir zu dir sagen, Markus, mach ein neues Henry-Game, was solltest du tun? Aufbaustrategie mit dem Nemesis-System. Das wäre interessant. Stell dir mal vor, du kannst irgendeine Base platt machen und wenn du es wagst, ihn flüchten zu lassen, erinnert sich dieser Idiot an dich. Oh Gott, awesome. Oder der haut er beim nächsten Mal. Merkt das sich deine Strategie? Du kannst also gegen ihn nicht nochmal die Tower-Strategy fahren. Oder die Ich-Rush-mal-schnell-durch-Strategie. Das wäre cool. Ich bin dabei. Passt. Jürgen? Ich nehme Markus' Spiel auch auf jeden Fall. Sofort. Ja. Shut up and take my money. Ich würde einfach hier das dritte Zeitalter remastered haben wollen. Oh, ja, da gehe ich auch. Nehme ich auch, da bin ich dabei. Da bin ich auch dabei, ja, das ist eine gute Idee. In der Grafik von Clair Obscur bitte und dann sind wir alle glücklich. Oh, das wäre cool, ja. Oh, mit derselben Mechanik. 50 Euro gönn dir, nehme ich. Ich will blocken, nehme ich, alles klar. Hervorragend. Sehr gut, ja, besser geht's nicht. Okay, cool, dann danke ich euch, dass ihr mit mir über die Herr der Ringe Games gesprochen habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören. Das war's. Und dann sage ich, ich verabschiede mich mit den Worten, die ich mich immer verabschiede. Macht, was immer ihr wollt. Aber zieht den Ring auf und sich beiseite, ist geil. Macht's gut. Ciao.